Und wie sieht es bei euch aus, Schmied? Sind euch auch schon Tiere verendet? Na, sprich nicht davon. Zwei Schweine und ein Schaf sind mir zugrunde gegangen. Der Fluch Gottes liegt über diesem Ort. Beim heiligen Crispianus, wo das nur hinführen soll. Aber wie ich sehe, habt ihr viel zu tun. Wohl wahr. Der Graf scheint ganze Heerscharen ausrüsten zu wollen. Etliche Schilde und sogar eine komplette Rüstung sind in Auftrag gegeben worden. So, das wär's, Stoffel. Ich brauch dich jetzt nicht mehr. Schau zu, ob du auf dem Markt noch einen Kohlkopf bekommen kannst. Sofort, Vater. Soll ich die Lanzenspitzen noch ins Haus tragen? Lass gut sein. Hier hast du Geld für den Kohl. Aber pass auf, das Jahrmarkt und viel übles Gesocks im Publikum. Heißt das, ich habe vor heute Nachmittag frei? So war meine Rede. Wenn du nicht noch Dienste beim Pfarrer abzuleisten hast, dann mach dich auf den Weg. Alt genug bist du ja. Ich will pünktlich zu Hause sein, Vater. Bis dann. Ja, ja, und lass dich nicht lumpen. Ach, manchmal schon Kreuz mit dem Jungen. Ob er je ein guter Schmied wird. Nun denn, wie sieht's bei euch aus, gute Frau? Wie gehen die Geschäfte des Papiermachers? Oh, mein Mann kann nicht klagen, aber der Fluch Gottes hat auch uns nicht verschont. Gerade haben wir unsere Tiere über den Winter gebracht und nun dies. Dabei hat Pfarrer Albert von St. Marien noch vorletzte Woche die Tiere gesegnet. Ja, bei uns war auch. Wer weiß, wie wir unsere Steuern bezahlen sollen. Und dann auch noch der Zehnte für den Kirchenneubau. Mein Mann überlegt schon, sich an einem anderen Orte niederzulassen. Ach, mir reicht schon, wenn ich zu den Bauern aufs Land fahre. Reisen ist wahrlich gefährlich. Und dann mit meinem ganzen Hausstand unterwegs sein, ohne einen Gulden würde ich in der nächsten Stadt ankommen. Zudem, habt ihr gesehen, wie viele Leute heute auf dem Jahrmarkt sind? Fernhändler bringen Waren aus der ganzen Welt. Tuch, Gewürze. Es geht aufwärts mit unserer Stadt. Ja, wenn bloß nicht dieser Fluch über unseren Tieren hinge. Nun, ich muss heim. Die hungrigen Mäuler wollen gestopft sein. Meine Anna wird bestimmt wieder mit deinem Stoffel unterwegs sein. Ein innig Paar. Was meinst du, Schmied? Nun, beide haben ihre 12 Lenze. Wenn euer Tochter mit Gift stimmt, vielleicht wird's ein Paar in 3, 4 Jahren. Nun macht's gut, Frau Müllers. Gott sei mit euch, Schmied. Möge euer Handwerk verschont bleiben von diesem Fluch. Also hör zu, Burghauptmann. Ihr schaut jeden genau an, der hier am Stadttor Einlass verlangt. Es ist Jahrmarkttag und da hat es manch übler Gesell auf hart erarbeitete Gulden und Kreuze abgesehen. Ich werde alle Reisenden genauestens überprüfen, Graf. Und vor allem, habt ein Auge auf fahrende Rittersleut. Ich möchte keine unliebsamen Gäste in meiner Grafschaft. Ihr wisst, was ich meine. Gewiss, Graf. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ah, Pfarrer Albert, werter guter Freund. Wollt auch ihr euch den Jahrmarkttrubel nicht entgehen lassen? Ihr wisst, Graf, mein Mühen liegt auf anderem Gebiet. Pflicht ist es, mir Seelen zu retten. Das weltliche Leben meiner Gemeinde aber schafft mir kein Vergnügen. Eher einen üblen Reiz in der Magengegend. Nun, ich hoffe, ihr habt eure Schäflein fest im Griff. Dabei fällt mir ein, die unsägliche Sache mit dem Tiere sterben. Ich hoffe, ihr habt ein waches Auge drauf. Ihr könnt euch auf mich verlassen, werter Graf. Ich werde das Viehzeug weiterhin segnen und ich denke, irgendwann wird die Geschichte ein Ende haben. Oder? Weilt euer Gast denn schon in unsere Mauern? Noch habe ich ihn nicht gefunden. Nun, es wird sich alles wenden. Gott sei mit euch, werter Graf von Ravensberg. Euren Segen, lieber Pfarrer Albert. Den lasse ich mir gern gefallen. All die Sachen. Sogar Zucker. Bei uns zu Hause gibt's sowas nicht. Wir haben noch unseren Honig. Und die ganzen anderen Körner? Da lasse ich lieber meine Finger vorne. Gehen wir zu den Gauklern? Ach, da vorne ist ein Spielmann. Der scheint lustige Sachen vorzutragen. Komm! Nun hört denn diese Geschichte, denn das Leid des Reisenden verschont auch feine Leute oft nicht. Was für ein Meer kommt denn hier? Was denn doch, Leinmacher? Aus eurem Mund kommt auch nicht nur die Wahrheit. Ja, das wird hört. Ja. Willst mich wohl fordern, Müller? Wird der übel bekommen? Hier lang, gib mir deine Hand. Ist das ein Gedränge? Na, na, junge Leute, pressiert euch so, dass ihr mir meine Füße trampeln müsst? Ich bin um Verzeihung. Komm, Anna, hier sieht man gut. Nun hört denn gut zu, denn nun kommt der Geschichte erster Teil. Nur voran. Es war einmal ein Papst, Obern war sein Name, der Vierte. Er zog durch das Germanenland, auf einem Gaul er galoppierte. Hohen Muts schritt er voran, kein Bang ihn plagt und zehrte. Große Tat war sein Plan, auf das sich seine Herd vermehrte. Was passierte? Nur sei doch still. Doch traf er drei Rittersleut, zerlumpt und ganz arm. Die meinten, solch ein heilger Mensch sei ihnen ganz zugetan. Sie nahmen dem Urban alles, raubten ihn gänzlich aus. Ohne einen Heller fuhr Papst Urban dann nach Hause. Richtig so, soll der Papst es zu Herzen nehmen und das Geld gleich bei uns lassen. Leinwurfbar ist ihre Zahl, doch manchmal kommt auch sie zu Fall. Ruhig, seid still, es geht weiter. Aber dann hat's unsere Rittersleut doch noch erwischet, als Straf eine Pilgerfahrt nach Rom ihn aufgetischet. Sie aber erstarrten, glaubet mir, in Angst und Bann. Eine Reise, sie wussten's ja selber, ist gefährlich für jeden Mann. Haben sie es überlebt? Drum flehten sie bei ihrem Papst Urban um Gnad. Der ließ sich erweichen und erließ ihn die Tat. Und was? Sagt es mir selber, erzählt uns die Geschichte. Lass das Reisen und überfallet den Papst nicht. So einen Urban hätte ich auch gern. Gibt's überall, nur selten enden sie am Pfahl. Nur klein wohl wahr ist ihre Zahl, doch manchmal kommen auch sie zu Fall. Bravo! Bravo, Bade! So eine Mär ist lustig anzuhören. Euren Zuspruch habt recht Dank, doch reicht dies nicht für Speis und Trank. Drum macht auf eure Säckelein, trennt euch von einem Kreuzer oder zweien. Denn hat euch meine Minne wohlgetan, steht auch meinem Magen eine kleine Spende an. Sollst auch nicht leben wie ein Hund. Welcher Hund? Lebt auch er wie ich von der Hand in den Mund? Nun, allerwertesten Dank, mein Herr. Und ihr zwei, eine edle Gabe für meine Minne? Es tut mir leid, guter Spielmann, wir haben nichts. Aber wenn ihr mal ein Stück Papier braucht, dann kommt in unser Haus. Mein Vater ist der Papiermacher. Hab besten Dank, werte Jungfer, eure Güte treibt mir Schamesröte ins Gesicht und eure Schönheit macht mich stumm. Hat euch mein Lied gefallen? Ihr seid lustig. Wo bekommt man sonst so komische Sachen erzählt? Habt ihr das wirklich alles so erlebt? Ich meine, ist das alles passiert? Worauf ihr euch verlassen könnt? So war man mich Vollqueen den Barden nennt. Und wie ist euer werter Name? Ich heiße Anna und das ist Stoffel, der Sohn vom Schmied. Ihr seid wohl schon viel rumgekommen, oder? Tja, das Reisen, ihr habt's gehört, ist zwar ein gefährlich Ding. Doch ein Barde wie ich hat nur wenig zu befürchten. Was gäb's bei mir schon zu stehlen? Bin wohl weit herumgekommen. War im sonnigen Florenz und im heiligen Konstantinopel. Sogar Mongolen habe ich gesehen, so wahr ich Vollqueen mich nenne. Dann wart ihr wahrlich am Ende der Welt und seid doch noch nicht von unserer Erdscheibe heruntergefallen? Manches Seemonster ich sah, doch das Ende der Welt erblickte ich nicht. Aber vielleicht ist es ja auch hier irgendwo ganz in der Nähe, wer kann's wissen? Hier kann man laufen bis zum Horizont und noch ist kein Ende zu sehen. Einmal war ich sogar schon auf Pilgerfahrt mit meinem Vater. Einen ganzen Tag waren wir unterwegs. Aber hier ist nirgendwo das Ende der Welt. Ihr macht euch wohl lustig über uns, Bade. Aber nein! Mancher erblickte das Ende der Weltscheibe im Geiste, auch ohne, dass er einen Schritt nur reiste. Nun muss ich aber weiterziehen und mir meine nächste Mahlzeit erspielen. Hört ihr gern Musik? Wenn Spielmannsleute in der Stadt sind, kommen wir immer, um sie anzuschauen. Dann nehmt dies hier. Eine simple Flöte, nur doch ihre Stimme wird euch Freude bereiten. Hab vielen Dank, Badevollqueen, aber wo... Ich muss fort. Macht's gut, liebe Kinder, und Gott sei mit euch. Hey, schon ist er weg. Wirklich merkwürdig, dieser Spielmann voll Queen. Er schenkt uns einfach eine Flöte. Na, klingt ja schon großartig. Wie weit man heute wieder sehen kann von der Burg. Alles ist so friedlich. Warum sollte es auch nicht? Es ist Sonntag und da ist es immer friedlich. Da gibt es sogar Fleisch zum Essen. Manchmal. Ich glaube, es ist über 100 Jahre her, dass die Sachsen und der Kaiser Barbarossa hier Krieg führten. Und morgen kann schon wieder Totenfeuer über unsere Stadt kommen. Du redest schon wie die alte Hexe aus dem Teutoburger Wald, von der mir meine Mutter immer erzählt. Oh, weiser Stoffel, was siehst du vor deinem inneren Auge? Haha, du kannst es mir glauben. Zauberstoffel, sage mir, werde ich einst eine Prinzessin werden? Ach, sei doch still, ich hab's gelesen, beim Pfarrer. Jetzt bist du wohl endgültig irre geworden. Du und Lesen? Er säuft der heilige Christophorus beim Baden. Lesen und Schreiben? Das können doch nur Adlige und Priester. Oder die wenigen Kinder, die zum Schulmeister geschickt werden. Wer hat es dir denn beigebracht? Etwa Pfarrer Albert? Der Geizhals schenkt dir doch noch nicht mal mehr einen Kreuzer, obwohl du alle seine Botengänge machst. Ich hab's aber gelernt. Heimlich beim Pater Jakob von Hillesheim im Kloster. Und wieso sollen die friedlichen Zeiten bald vorbei sein? Auf dem Tisch des Pfarrers lag die Abschrift von einem Brief. Kaiser Albrecht hat ihn an unseren Grafen von Ravensberg geschickt. Und was stand drin? Ein Brief vom Kaiser. Da stand geschrieben, dass sich andere Fürsten beim Kaiser beklagt haben, dass unser Graf von Ravensberg ihre Gebiete erobern will. Und außerdem, dass unser Graf keine fremden Truppen anheuern soll, sonst wird die Reichsacht über ihn verhängt. Und das ist ganz schlimm, was? Nun, sollte unser Graf nicht das tun, was der Kaiser will, wäre er gänzlich ohne Rechte. Weißt du, Stoffel, ich glaub dir kein Wort. Brief des Kaisers. Hast dein Siegel gleich noch mit drunter gesetzt, was? Schreiben, lesen. Heiliger Vitus, ich glaube, dich verlässt dein Verstand. Tausendmal habe ich es gepredigt. Lasst eure Finger von meinem Kräutergarten. Das sind Heilkräuter und kein schnödes Suppenkraut. Psst, hör mal. Was ist denn da vorne im Burggarten? Kräuter könnt ihr auf dem Markt kaufen, nicht hier stibitzen. Das ist Pfarrer Albert. Was schimpft der denn da mit seiner Köchin? Ich weiß auch nicht. Irgendwas von Kräutern. Und jetzt hinaus mit euch. Dieser Burggarten darf von keinem außer mir betreten werden. Merkt euch das. Der macht ja wahrlich Geschrei um seine Kräuter. Ist der immer so? Du bist doch sein Dienstbote. So habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Schau, da drüben ist der Badevollqueen. Was hat der denn hier auf der Burg zu suchen? Sagt mir, wessen ich beschuldigt bin und ich werde es widerlegen. Warum bin ich in Ketten gelegt und werde so schändlich aufgezogen? Dein Mundwerk wird dir noch geschlossen, du Satansbraten. Nun geht's zur Anklage. Früh genug wird dir gesagt, weswegen du verurteilt wirst. Also steht das Urteil schon fest. Schönes Schauspiel, das mir geboten wird. Selbst ich könnt's nicht besser inszenieren. Halt den Mund! Hier hinein, du Lump! Und benimm dich ja artig. Und bist du's nicht, merke, meine Lanzenspitz ist nur auf dich gericht. Los, komm, vorwärts. Ruhe, Ruhe. Oder muss ich Gewalt anwenden, um eure geschwätzigen Münder zur Still zu bringen? Führt den Angeklagten vor den Richtertisch. Los, tritt vor. Wessen klagt man mich an? Ich habe mich nicht zu Schulden kommen lassen und bin ein freier Mann. Hüte er seine Zunge, auf dass sie nicht von Gottes Zorn getroffen aus seinem Gesichte fällt. Nicht nur all die Leute in unserer Stadt. Gott, der Allmächtige, ist Zeuge deiner Untaten und er wird dich auch richten. Unser vielgebildeter und gerechter Pfarrer Albert von Depenbrock wird dich anklagen. Denn dein Verbrechen ist ein geistlich und kein weltlich Ding. Hört seine Wort. Nun, ich bin ganz Ohr. Aller Welt bekannt ist euer luderlicher Lebenswandel und eure freigeistige Gesinnung. Auf dem Jahrmarkt unserer Stadt vor 3 Tagen konnte man es nur mit Abscheu zur Kenntnis nehmen. Und jeder Mann weiß, Spielleute führen Schmähungen und üble Rede. Und das gegen Bezahlung. Bei Festen verleiten sie das einfache Volk zu zuchtlosem Leben. Wohl wahr. Spielleute und Lumpen wachsen auf einem Stumpf. So sagt es auch Volkesmund. Ihr aber habt euch eines weitaus schändlicheren Verbrechens schuldig gemacht. Jeder Mann hat den Fluch, der über unserer Stadt lag, gespürt. Sind doch fast in jedem Hof und Stall unseres Städtchens Tiere elendig zugrunde gegangen. Vier Ziegen sind mir verendet. Und hab ich sie mit meinem Gesang so erschreckt, dass sie vor Angst ihren Lebensgeist aushauchen. Treibt nur euren Schabernack, aber der Spaß wird euch noch vergehen. Ihr seid schuld daran, dass diese armen Tierelein nun tot sind. Denn ihr habt sie verflucht. Nun erklärt mir nur noch wie. Das scheint mir ein wahrlich interessantes Ding zu werden. Habe ich die Tier gar mit meinem bösen Blicke verflucht? Seht nur, wie sachkundig unser Spielmann in solchen Dingen ist. Ich will es dir sagen. Mit dem Teufel und seinen Gehilfen steckst du unter einer Decke. Ich kann's nicht glauben. Zwar sucht sich Lucifer zumeist junge Frauen, um sie zu betören, aber auch Männer kann er sich zunutze machen. Und warum bist du ihm verfallen? Aus Geldsucht und Neid. Reichtum hat der Teufel dir versprochen, wenn du unsere Tiere verfluchst. Das ist lächerlich und ihr wisst es ganz genau. Ich bin ein Spielmann. Hört, du streitest es also sogar noch ab. Man hat dich gesehen, wie du mit deiner Kröte auf der Schulter durch den nahen Wald geschlichen bist. Und dein zweiter Zeuge hat mir berichtet, dass er dich des Nachts mit einer Eule sprechen sah. Den Toten vorgesprochen mit ihm. Lüge! Ihr wollt mich wegen eines Verbrechens verurteilen, das ich nicht getan habe. Nur um eure eigene Haut zu retten. Nur weiter so, Junggesell. Die Inquisition ist schon benachrichtigt. Du wirst vor ein Kirchengericht gestellt werden, um dich dort wegen deiner Zauberei zu verantworten. Ihr wisst sehr genau, dass ich nicht nur Spielmann, sondern auch ein Gesandter des Kaisers bin. Darum wollt ihr mich hier nun durchmachen. Willst du auch noch des Kaisers Namen in den Schmutz ziehen? Hört, hört. Ihr wollt Schlachten gewinnen und daran soll euch niemand hindern. Ich aber Führt weiß... Führt ihn ab, den Teufelsbruder. Los, deswegen Schocke. Könnt ihr mich... Er soll in sicherer Verwahrung bleiben. Lasst mich! Hört mein Wort! Und passt gut auf, dass er euch mit seinen teuflischen Kräften nicht entschwindet. Ruhe. Ruhe haltet ein in eurem Geplapper. Gott sei Dank hat Albert von Depenbrock den Satan überführt. Alles Weitere soll das heilige Kirchengericht beschließen. Eines aber seid versichert. Friede sei nun wieder in unserer Stadt. Bruder Jakob, hier seid ihr. Habt ihr schon gehört? In der Stadt ist der Bade Vollqueen verhaftet worden. Er soll unsere Tiere getötet haben. Guten Tag, Stoffel. Erschrecke er mich das nächste Mal nicht so. Als Gefühl wird ein Vulkan die Erde erschüttern. Und einen Gast hast du auch mitgebracht? Ein Frauenzimmer im Zisterzienserkloster Schildesche. Sehr ungewöhnlich. Aber das ist doch nur Anna. Ich habe ihn doch von meiner besten Freundin erzählt. Ja, ich höre davon. Guten Tag, Anna. Guten Tag, ehrwürdiger Vater. Stimmt es wirklich, dass Sie Stoffel das Lesen und Schreiben beigebracht haben? Nun, Stoffel ist ein kluger Bursch, doch ohne das Studium von weisen Büchern nützt einem der hellste Sinn nicht viel. Drum tat ich ihn einweisen in des Lesens Kunst. Wohl wahr. Heiliger Strohsack. Oh, ich bitte um Entschuldigung, ich meine... Heiliger Erasmus. Und ich habe Stoffel nicht geglaubt. Sei's drum. Viel wichtiger ist, dass wir Vollqueen helfen. Er hat bestimmt nichts mit dem Tiersterben zu tun. Und er ist unser Freund, Pater Jakob, und wir müssen ihm helfen. Nun, diese wunderliche Sache vom Tieresterben in der Stadt ist mir zu Ohr gekommen. Allein helfen kann ich euch auch nicht. Unser Kloster blieb zum Glück verschont. Wenn euer Barde mit dem Teufel im Bunde steht, muss er seine gerechte Strafe finden. Aber sagt, was ist genau passiert? Die Tiere in der Stadt sind uns verendet, fast in jedem Haus. Nun, die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich. Dann wurde unser Freund der Bade Vollqueen in den Burgkerker gesperrt. Pfarrer Albert sagt, Vollqueen hätte die Tiere verflucht und mittlerweile sterben wirklich keine Tiere mehr. Mittlerweile? Meinst du gar, obwohl der Bade verhaftet wurde, starben noch weiterhin Tiere? Genau. 4 Tage später ist das letzte Tier verendet. Da kann Vollqueen es doch gar nicht gewesen sein. Wunderlich. Wunderlich. Eigentlich dürfte dies wohl nicht so sein. Ist ein Bösewicht erst einmal entdeckt, so lässt seine teuflische Kraft bald nach. Entweder der böse Zauber des Barden ist unermesslich groß, dann hätte man bestimmt von ihm gehört. Oder etwas anderes könnte im Gange sein. Ja, aber was denn nur? Viel Zeit ist nicht mehr. Schon in 2 Tagen soll Vollqueen verurteilt werden. Dann ist's aus mit ihm. Nun, das Vieh könnte vom Mutterkorngift niedergestreckt sein. Eine Krankheit, die sich im Roggenkorn versteckt hält. Ja, das könnte es sein. Dann aber wird auch der Mensch davon befallen sein. Denkt an euer täglich Brot. Besteht doch auch das nur aus Roggenkorn. Dann muss es ein anderes Gift gewesen sein. Auf jeden Fall möchte jemand Volkwin Böses und steckt es ihm in die Schuhe. Aber warum sollte dieser jemand dann noch weiter Tiere töten, obwohl Volkwin schon im Kerker sitzt? Er wäre schön blöd. So ist es. Stoffel hat recht. So kann es auch nicht gewesen sein. Trotzdem, die ganze Sache ist wahrlich verwirrend. Wir werden es herausfinden, Bruder Jakob. Wir müssen unserem Freund helfen. Lasset ab. Davon kein Wort. Mit Gift und Zauberei spaßet man nicht. Pfarrer Albert wird wissen, was er tut, ist er auch ein ehrgeizig Gesell. Ihr aber seid gewarnt, sonst streckt der Zauber auch euch noch hin. Den Baden finden. Er ist in irgendeinem Verlies. Da lassen die uns bestimmt nicht rein. Wir müssen die Zelle finden, in die er eingekerkert wurde. Und dann fragen wir ihn einfach, was passiert ist. Was passiert ist, das wissen wir doch haargenau. Willst du etwa rufen, hallo, Bade, wo seid ihr? Psst, doch nicht so laut beim heiligen Egidius. Niemand darf merken, dass wir hier sind. Also, was hast du vor? Wir haben doch seine Flöte. Der Bade wird sie garantiert erkennen und die Wachen werden denken, dass draußen vor dem Burgmauern ein einsamer Schäfersmann sitzt, der sich die Langeweile vertreibt. Wenn das mein Vater erfährt, das gibt dir Udo nicht zu wenig. Pfeffernase, wir müssen es probieren. Hörst du? Er muss da hinten sein. Hier bin ich, hier oben. Gott sei's gedankt. Wie geht es euch, Badevolkwin? Nun, manche Herberg habe ich gesehen, aber so kärglich war noch keine. Ihr müsst mir helfen, Kinder. Aber wie? Was ist überhaupt los? Ihr habt doch mit dem Tiersterben nichts zu tun, oder? Natürlich habe ich mit euren Tieren nichts am Hut. Scheint irgendein Gift im Spiel zu sein. Lauf zum Apotheker. Er ist ein alter Freund von mir aus Goslar. Er soll die Tiere untersuchen. Hinter dem Ganzen steckt bestimmt euer Graf von Ravensberg. Aber warum sollte jemand das tun? Und warum seid gerade ihr eingekerkert worden? Es liegt alles an eurem Herrn Grafen. Er will... Was ist denn hier los? Wohl ein kleines Schwätzchen halten, was? Los, verschwindet! An die Wand! Wirst ab sofort in Eisen gelegt. Schnell, lass uns zum Apotheker gehen. Er muss helfen. Moment, wie kommen wir jetzt am besten hier raus? Hier lang. Auf, da sind Stufen. Heiliger Blasius, ist das dunkel. Hier ist Schluss. So ein Unglück, der falsche Weg. So, jetzt lass mich mal vorangehen. Stehst da wie der Ochs vom Berg. Sag nicht, du könntest mehr erkennen als ich. Komm schon, wir müssen unten an der Mauer entlang. Bestimmt schon 2 Stunden dunkel, wenn nur mein Vater nichts merkt. Aufgepasst, da vorne ist Licht. Was macht denn Pfarrer Albert zu so später Stunde in seinem Kräutergarten? Der pflückt nichts ab, der vergräbt irgendwas. Und das mitten in der Nacht. Pfarrer Albert! Pfarrer Albert! Ja, was ist denn? Pfarrer Albert, ihr müsst kommen, der Graf verlangt nach euch. Warum denn? Seht ihr denn nicht, dass ich zu tun habe? Mir scheint es pressiert, aber... Der Barde hat mit irgendwem kontaktiert. Er rief aus seiner Zelle heraus. Was? Sprich heraus damit. Ich hab's genau belauscht. Er befahl, den Apotheker aufzusuchen. Das verendete Tierzeug soll begutachtet werden. Zu wem hat er geredet? Habt ihr wen erkannt? 2 Menschen mögen es gewesen sein, von eher kleinerer Statur. Was? Na, schnell, so handelt doch, Burghauptmann. Sofort die Burgtore schließen. Vielleicht erwischen wir sie noch. Und den Apotheker in den Kerker werfen. Aber... Wie lautet die Anklage? Ach, die wird sich finden. Nur schnell müsst ihr handeln. Schließt die Tore! Besetzt die Wälle! Alle Wachen auf ihre Posten! Und wir gehen sofort zum Grafen. Ja. Es muss beratschlagt werden. Heiliger Strohsack, zum Apotheker können wir nicht mehr gehen. Der wird verhaftet und wir kommen aus der Burg nicht mehr raus. Ach, komm, lass uns in irgendeine Ecke kriechen und abwarten. Halt ein, Pfarrer Albert hat sein Licht vergessen. Das können wir noch gut gebrauchen. Und jetzt sehen wir erst einmal nach, was er da verbuddeln wollte. Bist du dem Weiztanz verfallen? Wir müssen hier weg. Ja, ja. Los, komm zurück. Bin ja schon da. Schau, was ich gefunden habe. Frau Albert vergrub seine eigenen Kräuter. Tät mich nicht wundern, wenn sie nicht allzu gesund wären. Du meinst ein Gift? Klar. Ja, das können wir gleich selber schlucken. Bald dürfen wir den Baden in seinem Kerker Gesellschaft leisten. Der Apotheker ist wahrscheinlich schon abgeführt. Wir müssen zu deinem Freund, dem Mönch. Jakob von Hillesheim ist der Einzige, der sich mit Kräutern auskennt. Er wird uns helfen. Und wie willst du die Burg verlassen? Keine Maus kommt hier raus. Du magst lesen, schreiben, reimen. Dafür kenne ich die Burg hier draußen bis ins kleinste Gemäuer. Siehst du den Brunnen dort drüben? Na, ist ja nicht zu übersehen. Los, hin. Und jetzt? Hinein in den Brunnen. Dieser ist der einzige Ausweg. An der Innenwand sind Sprossen. Willst du dich jetzt gar ersäufen? Beim heiligen Christophorus natürlich nicht. Damit es im Falle einer Belagerung Wasser gibt, wurde hier ein Brunnen angelegt. Und? Wo kommt das Wasser her? Aus dem Fluss vor den Burgmauern. Hier kommen wir hinaus. Das ist bestimmt voller Ratten. Na und? Ratten gibt es doch überall. Auch bei euch in der Schmiede. Los. Und vergiss die Lampe nicht. Werter Graf, was gibt mir die Ehre eures Besuches in diesen heimeligen Mauern? Nun, ich dachte, ich könnte euch euer letztes Stündlein mit einem kleinen Plausch versüßen. Sehr zuvorkommend, werter Graf. Doch lasst uns kein unnütz Zeit vergeuden. Aber natürlich, habt ihr doch wahrlich nicht mehr viel davon. Hm? Sprecht also, wer hat sich diesen netten Plan mit den Tieren ausgedacht? Oh, nun, der Pfarrer gab mir den Hinweis, für ein wenig Geld und die Hoffnung auf den Bischofsstuhl macht er einiges. So hatte ich es mir schon gedacht. Allein hättet ihr nicht auch anders das gleiche Ziel erreichen können? Werter Volkwin, wir beide wissen, dass ihr nicht nur Barde, sondern auch Kundschafter des Kaisers seid. Ihr sollt herausfinden, wie viele Ritter und Söldner ich um mich versammelt habe, um weitere Landstriche zu erobern. So weit, so gut. Doch warum diese listig Tat? Nun, hätte ich euch einfach töten lassen, hätte ich mein Lebtag keine Ruhe mehr. Der Kaiser wird dies rächen, früher oder später. Einem verurteilten Teufelsdiener aber wird er niemals die Treue halten. Da könntet ihr leider recht haben. Meine Heerscharen sind zusammengezogen. In den nächsten Wochen geht's meinen Nachbarn an den Kragen. Hab ich erst einmal ihre Gebiete erobert, wird der Kaiser eher verhandeln, als dass er einen großen Krieg anfängt. So könnte es sein. Ihr seht, der Kundschafter Volkwin hat ausgespielt. Und der Barde Volkwin wird dafür hingerichtet. Oder willst du mir weismachen, du hättest Freunde in der Stadt? Verbündete gar, die dich noch retten? Freunde? Nein, ich bin ganz allein. Offenbare dich! Wir wissen, dass du versucht hast, Kontakt aufzunehmen. Mit wem? Sprich, sonst wird es dir sehr schlecht ergehen. Ich weiß wirklich nicht, was ihr meint. Nun gut, die Geschichte ist sowieso zu Ende. Euch kann nichts mehr retten. Nun lebt wohl, lieber Barde. In 2 Tagen werdet ihr verurteilt. Dann ist endlich alles vorbei. Seligen Schlaf. Pater Jakob bekommt ja auch nicht jede Nacht Besuch von Kindern, die unbedingt seinen Rat brauchen. Ja, ja, ich komme ja schon. Endlich, ich bekomme schon Blasen an den Händen. Ihr? In Gottes Namen, was treibt euch denn zu nachtschlafender Stunde in des Klosters Mauern? Pater Jakob, ihr müsst uns helfen. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir wissen, wer die Tiere vergiftet hat. Es war Pfarrer Albert, so wahr ich Anna Mulders heiße. Das ist eine schwere Anschuldigung, ihr Kinder. Nun denn, kommt herein. Wir setzen uns gleich hier in die Küche. Setzt euch dort vorne an das Feuer. Ihr holt euch noch den Tod. Hat es denn geregnet? Das ist eine lange Geschichte, Pater Jakob. Wir waren auf der Burg und haben den Baden getroffen. Auf dem Rückweg haben wir den Pfarrer beobachtet, wie er heimlich im Kräutergarten geschaufelt hat. Dann wurde er gerufen und wir haben mitgenommen, was er vergraben wollte. Haltet ein! Was Pfarrer Albert vergrub, habt ihr es gar gestohlen? Nur ein paar Kräuter und ihr sollt uns sagen, was es damit auf sich hat. Hier. Pfarrer Albert vergräbt seine eigenen Kräuter. Schon merkwürdig. Lasst mich also schauen. Da wird manch Ding klar. So ist's also. Was denn? Es ist doch ein giftiges Kraut, oder? Eisenhut wird es genannt. Blauer Eisenhut, um genau zu sein. Schon im Buch der 600 Heilpflanzen des griechischen Arztes Dioskorides wird es erwähnt. Ein wahrlich teuflisch Kraut. Von seinem äußerlichen Schein ist es dem genießbaren Meerrettich sehr ähnlich, weshalb es schon viel Unglück brachte in diese Welt. Dosiert man dieses Gift recht fein, tritt der Tod erst nach mehreren Tagen ein. Erst Schweiß, Atemnot und dann ruht das göttliche Herz. Deswegen also. Was? Deswegen sind auch noch nach der Einkerkerung des Baden Tiere gestorben. Pfarrer Albert hat das Gift gestreut, wahrscheinlich als er die Tiere segnete. Dann wurde Volkwin geschnappt. Und trotzdem kamen noch 4 Tage danach Tiere um. Aber wie sollen wir das nachweisen? Keiner wird uns glauben. Nun, ein Gedank tät mir da kommen, als sei dies vielleicht nicht ganz unmöglich. Hab Dank für euer freundliche Einladung, Pater Jakob. Ich hoffe, Herr Pfarrer Albert, ihr fühlt euch in unseren bescheidenen Klostermauern wohl. Oh, sicher, sicher. Und ich habe euch richtig verstanden. Ein Bote teilte mir mit, euer wertes Kloster sei durch einen Reisenden im Besitz einer wertvollen Reliquie gelangt, welche ihr gedenkt, meiner Kirche St. Marien zu überlassen. So ist es. Ein gläubiger Mensch aus der heiligen Stadt Rom schenkte unserem Zisterzienserkloster Schildesche einen Knochen. Er stammt aus dem Grab von Johannes dem Täufer. Lasset mich schauen. Heilig, heilig. Sicher, werter Pfarrer. Allein, ich dachte, zuvörderst sollten wir ein kleines Mahl einnehmen. Ja. Nun denn. Guten Tag, werter Pfarrer. Stoffel. Was macht mein Bote Stoffel in euren Gemäuern? Für einen Kreuz oder zwei hilft er auch uns armen Männern bei einem Anlass wie heute etwa. Sei's drum. Lasset das Mahl uns schmecken, umso schneller der Reliquienschein uns erfreue. Ihr Schäfer, ihr Hilfe benötigen. Sicher, Stoffel. Du kannst uns in Ruhe speisen lassen. Ich hoffe, es mundet euch. Oh. Ah, sicher, sicher. Ein sehr schmackhaft Mahl. Obwohl, ich sagen muss, dass die Meerrettich schon ein merkwürdig Geschmack eigen ist. Ja, ja. Euer Bote Stoffel war so nett, mir 2, 3 Wurzeln aus eurem Kräutergärtchen mitzubringen. Nun, es sei ihm erlaubt gewesen. Was? Was? Aus dem Gärtlein auf der Sparrenburg? Aber ja. Ein wahrlich merkwürdig Geschmack. Wann hat er es denn gebracht? Einige Tag mochte schon her sein. Mir scheint, es war ein nicht allzu gutes Kraut. Oh, mein Magen. Oh Gott, hilf. Scheint ein Knoten drin zu wachsen. Und ihr spüret ihr nichts im Leibesinnern? Mir scheint, alles sei am rechten Platz. Dann, oh ja, das mag wohl sein. Gewiss, ihr wollt mich töten. Oh, wie schmählich tat. Wovon sprecht ihr, werter Pfarrer? Ihr wisst es nur zu genau, Pater Jakob, ein teuflisch Sach. Das Kraut aus meiner Gärtel ist kein Meerrettich, sondern blauer Eisenhut. Das ist euch wohl bekannt. Ein paar Tierlein sind dran verrecket, nun gut, aber Menschen sind nicht dran zugrunde gegangen. Und der Barde? Barde Volquin ist des Grafen Feind. Au, oh, mein Magen, mein Darm, welch unerträglich Schmerz. Volquin wollt in des Kaisers Auftrage unsere Heerscharen auskundschaften. Das musste verhindert werden. Eine Anklage wegen Hexerei schien uns recht geschickt. Ein wahrlich teuflisch Plan für einen Mann Gottes. Dafür der Graf mir versprach, mich zum Bischof zu machen, wenn das Bistum Osnabrück erst erobert. Aber was rede ich? Nun ist's eh vorbei mit mir, der Eisenhut seine Wirkung tut. Ich verlasse euch. Meine letzte Stund, die gehört dem Herrn. Auf den Pater Jakob, aber euren Baden könnt ihr nicht mehr retten. Ich glaub schon. 5 meiner Klosterbrüder lauschen als Zeugen hier im Nachbarraum. Ihr Wort wird ihn befreien. So lebet dann wohl, Pater Jakob. Herr Pfarrer. Lebet wohl, guter Pfarrer Albert. Wir werden uns wiedersehen. Das ist es. Der Bade ist gerettet. Allein musst du dafür den Pfarrer vergiften? Er ist zwar ein wahrlich böser Mann, doch töten ist doch eine große Sünde. Die Krankheit des armen Pfarrers wird bald hinüber sein. Keinen blauen Eisenhut er zu sich nahm. Ein starkes Abführmittel ich ihm gab, auf das Darm und Kopf ihm werd gereinigt. So, ihr habt euch einfach so hereinlegen lassen, hä? Habt ihr eigentlich noch anderes als Stroh in eurem Kopfe? Wie konnte ich ahnen, dass der ehrwürdig Pater Jakob so ein falscher Hund ist? Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. So, tät mich nicht wundern, wenn dies wirklich der Fall sein wird. Wir müssen unseren Plan ändern. Eine Idee muss her. Wenn ich nur wüsste, was zu tun. Ja, wollt ihr denn noch immer nicht von eurem Ziel ablassen? Vielleicht so. Gebt den Tieren weiter von eurem teuflisch Kraut. Derweil richten wir den Barden sofort, um die vermeintliche Gefahr zu bannen. Später segnest du das Viehzeug erneut. Kein Tier kommt mehr um und du wirst vielleicht gar ein heilig Mann. Will euch nicht verärgern, werter Graf, allein es waren Zeugen anwesend, die das Gespräch zwischen mir und dem verfluchten Pater Jakob belauschten. Wird uns da noch jemand Glauben schenken? Mir scheint, wird der Barde hingerichtet, ist euch die Rache des Kaisers gewiss? Dann bleibt mir keine Wahl. Und was bedeutet dies nun? Dem Baden muss die Freiheit gegeben werden, bevor er zu viel Unheil anrichtet. Ein Streit mit des Kaisers Truppen, jetzt und hier? Unmöglich nur daran zu denken. Ja, aber was wird aus meiner Wenigkeit? Eure klitzekleine Wenigkeit? Mein herrlich Plan zerstört, kann keine neuen Gebiete mehr erobern. Nichts da mit Herzogs- oder gar Königswürden des Grafen von Ravensberg. Und du glaubst gar noch immer, ich könnte was für dich tun? Wache! Wachmann, wartet ein paar Stündlein, dann aber lass den Baden bei Mondaufgang aus dem Kerker. Alles hinüber. Der ganze Plan zunichte. Nun liegt's wohl an, sich dem Kaiser gütlich zu zeigen. Aber Graf, ich bin euer bester Diener gewesen, wenn nicht gar Freund. Freund? Ihr wisst nur zu gut, dass ich darauf kann keine Rücksicht nehmen. Ihr wollt mich verstoßen? Ja, ein paar holländische Gulden. Ich bin ja kein herzlos Mensch, aber nun verschwindet aus meiner Stadt. Aber Graf... Hinaus! Sofort! Mittebares. Heilige Katharina, warum muss nur jedes Schriftstück in lateinischer Sprache geschrieben sein? Tät ich's nur verstehen. Mittor, Mittebares. Anna? Pater Jakob und Volquin, ihr seid frei? Der Plan ist also aufgegangen. Ja, Stoffel. Die Ehre dafür gilt Anna und dir. Der Graf muss mich entlassen und den Apotheker auch, wollte nicht in Fehde stehen zum Kaiser und seinen Verbündeten. Bleibt ihr in unserer Stadt, Badevolkwien? Wir könnten zusammen Reime schmieden. Bleiben tät ich gern, allein bin auch Hofsänger des Kaisers. Und der zieht von einem Orte zum anderen. So werde ich ihm folgen und auf neue Aufgaben warten. Und du? Steckst deine Nase wieder in kluge Bücher? Ich glaube, dein Vater ruft nach dir. Auf dass ich wieder Lanzenspitzen schmiede. Es ist so ein langweilig Ding. Ich glaube, Stoffel, auch dein Vater, der Schmied, hat nun anderes im Sinn. Wieso? Was meint ihr? Nun, seit neuester Zeit habt ihr doch einen Schulmeister in der Stadt, nicht wahr? Magister Spezius. Ich bin beauftragt, ihm das Lehrgeld für deine Ausbildung zu zahlen. Du könntest morgen bei ihm beginnen. Heiliger Ägidius, ich soll dort weiter schreiben lernen? Allein, mein Vater wird dies nie erlauben. Er wird. Pater Jakob und Volquin haben heute mit ihm gesprochen. Wenn du nachmittags in der Schmiede hilfst, kannst du morgens zum Schulmeister gehen. Und am Abend bringe ich es dann dir bei, Anna. Warum aber hat mein Vater nur zugestimmt? Er meint, zu oft habe man ihm beim Zahlen schon zum Narren gehalten. Wenn du aber schreiben und rechnen lernst, könnte ihm das nicht mehr passieren. Dann nur los, bitte, Pater Jakob. Ich? Solltet ihr noch etwas vom Schmied benötigen, beeilt euch. Den nächsten Flug werdet ihr nicht mehr so billig bekommen wie den letzten. Wie? Niemals ich ihn betrogen habe. Allein ein kleiner Preisnachlass beim letzten Flug, so ist's halt mit dem Handel. Es ist bemühen, doch die Kreuzer im eigenen Säckel zu lassen. Und du hattest es bemerkt, Stoffel?